Morning. Guten Morgen. Maybe just two or three more mornings and we're done with this series. Noch einen oder zwei Morgen und wir beenden diese Serie. Look what Paul said. Schau, was Paulus sagte. You know, once you have realized or decided that this is your heart's cry. Wenn du einmal realisiert und entschieden hast, dass dies dein Herzensschrei ist. To experiencing Jesus intimately and personally. Jesus zu erleben, vertraulich und persönlich. Look what he said in verse 12. Schau, was im Vers 12 sagte. Love this verse. Ich liebe diesen Vers. Not that I have already attained or am already perfected. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. But I press on that I may lay hold of that for which Jesus Christ has laid hold of me. Ich jage aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus ergriffen bin. Man, do I love this. Oh Mann, wie sehr ich das liebe. Now, look at the context. Schau den Kontext an. First of all, when Paul says, not that I have already attained it, he's not talking about salvation. Zuerst, wenn Paulus davon spricht, dass es noch nicht ergriffen hat, spricht nicht über Errettung. He's talking about a full and deep experiential knowledge of Jesus Christ. Spricht über ein volles und tiefes erlebtes Wissen über Jesus Christus. So what he's saying is, I'm not perfect yet, I can't get to know him even better. Was sagt, ich bin noch nicht perfekt, ich kann ihn sogar noch besser kennenlernen. He says, this is why I press on, I put all my energy into knowing Jesus. Sagt, das ist, warum ich nachjage, warum ich alle meine Energie einsetze, Jesus zu kennen. But you know what is the incredible thing? Weißt du, was das Unglaubliche ist? That, I mean, look how beautiful it is. Schau, wie schön das ist. The word to press in, it means to pursue or to flee. Das Wort nachjagen bedeutet verfolgen oder fliehen. Like you're running for your life. Als ob du um dein Leben rennen würdest. It speaks of effort. Die Anstrengung beschleunigen. But look at this. Key for me. Schau diesen Schlüssel, den ich für mich gefunden habe. He said, I do this so that I may lay hold of that for which Jesus Christ laid hold of me. Sagte, ich mache das, dass ich es auch ergreifen möge, wie ich auch von Jesus ergriffen bin. Look. Schau. What did Jesus Christ get hold of him for? Wofür hat Jesus Christus ihn ergriffen? Not to be an apostle. Nicht ein Apostel zu sein. Not to be a great preacher. Nicht ein großer Prediger zu sein. Look at the context. Schau den Kontext an. Living in intimate knowledge with Jesus. Ein Leben in intimer, vertrauensvoller Erkenntnis mit Jesus. So Paul said, Jesus didn't get hold of me because he needed a servant or somebody in the ministry. Paulus sagte, Jesus ergriff mich nicht, weil einen Diener oder jemand im Dienst brauchte. Paul didn't say that Jesus could hold of me because I had a calling. Paulus sagte nicht, dass Jesus mich ergriffen hat, weil ich eine Berufung habe. In the whole context, Paul said, Jesus got hold of me so that I could live in intimacy with him. Im ganzen Kontext sagte Paulus, Jesus hat mich ergriffen, damit ich mit ihm in trauter Zweisamkeit leben kann. And I'm gonna do everything now to make sure that I experience what he got hold of me for. Jetzt mache ich alles, damit ich das erlebe, wofür mich ergriffen hat. Think about it. Denk darüber nach. Jesus didn't get hold of you because he needed somebody to serve him. Jesus hat dich nicht ergriffen, weil jemand brauchte, der ihm dient. Jesus didn't get hold of you because he needed you to preach the gospel. Jesus hat dich nicht ergriffen, weil du das Evangelium predigen musst. I tell you what. Ich sage dir was. Jesus has so many angels. The angels obey him much better than most of his children do. Jesus hat so viele Engel und die Engel gehorchen ihm viel besser als seine Kinder. If we really think that Jesus saved us, he could hold of us because he needed workers. We need to wake up. Wenn wir wirklich denken, dass Jesus uns ergriffen hat, uns errettet hat, weil Arbeiter braucht, müssen wir aufwachen. Jesus got hold of us because he wanted intimacy with us. Jesus ergriff uns, weil mit uns vertraute Zweisamkeit will. And Paul understood this. Paulus verstand dies. Paul said, this is why I am leaving everything behind me. Sagte, deswegen lasse ich alles hinter mir. You know, here is an important statement. Weißt du, hier ist eine wichtige Aussage. He said, I do not count myself to have apprehended. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. So what Paul is saying, guys, even though I know Jesus so well, I understand that I haven't yet fully got to know him. Was Paulus sagt, Leute, auch wenn ich Jesus so gut kenne, verstehe ich, dass ich ihn noch nicht voll kennengelernt habe. You know, there is very few things that are more dangerous in Christianity than complacency. Weißt du, es gibt wenig Dinge, die im Christentum gefährlicher sind als Zufriedenheit. Once we arrive at this place like, you know, like we're just so complacent with what we have. Wenn wir einmal diese Phase erreicht haben, dass wir mit dem, was wir haben, so zufrieden sind, it's so dangerous. Wird es so gefährlich. I know so many Christians who started out in this exciting spirit. sprint and then they all slow down and eventually they retire. Ich kenne so viele Christen, die mit diesem aufregenden Sprint gestartet sind, langsamer geworden sind und möglicherweise kommen sie jetzt in den Ruhestand. You know, I decided I will be the different. Ich entschloss mich, dass ich anders sein will. I will press and press and press and press until I have no breath. Ich werde nachjagen, nachjagen, nachjagen, bis ich keinen Atem mehr habe. The more intimacy I experience with Jesus, the more intimacy I will pursue. Je mehr vertraute Zweisamkeit ich mit Jesus erlebe, desto mehr Intimität verfolge ich. Because I've not apprehended it. Weil ich es nicht begriffen habe. And that's what needs to be your heart attitude. Dies muss unsere Herzenshaltung sein. Tomorrow we're going to finish this series. Morgen beenden wir diese Serie. It'll be a very nice 7-part series. Es ist eine sehr schöne 7-teilige Serie. See you. Sehe dich.